Abschnitt 36 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Aufrührer. Und jede Nacht schlägt über diese Stadt ein Fest empor. Auf deinen Kopf war 1 Million gesetzt, die ward von ihr versoffen und verjubelt jetzt. Die Janitscharen blasen einen Tusch dir, Tor. Du hörst in finsterer Zelle nur den Wurm durchs Holz der Pritsche feilen und zerteilst den schwarzen Schein der Gruft mit einem Irrsinn, den kein Stein kalt aushöhlt. Jeder Atemzug tobt Sturm. Die Wächter horchen an der dicken Tür, wie du dich bäumst und wie dein Mund vor Blut gerinnt. Sie haben mit dem tollen Hund noch Mitleid, sehen auf deiner Stirn nur das Geschwür. Lass deine Finger auseinandergehen, nur diesen Fettgewordenen nicht die Faust, eh du ins leere Löcher haust. Als Riese will dein Volk dich wiedersehen. Das Volk, es dehnt sich erst im Schoß der Christin, die vom Bauplatz Späne stahl. Sie ist noch jung und hat zum ersten Mal geliebt und für ein Leben schon zu groß. Nur dieser einen Gläubigen vertrau, nur diese eine Nacht noch sei ihr Halt, auf dass sie niederkomme und mit dem Gerafften alt der Mutter Fluch erreize diesen Bau. Die Mütter aller, die dich flohen, sind mit ihr, die Mütter sammeln sich. Nur diese eine Nacht gedulde dich, nur diese eine Nacht noch sei gekuschtes Tier. Nur diese Nacht gekuschtes Tier, mit jeder Stunde wächst aus schimpflicher Gefangenschaft dein Herz empor zu alter Kraft. Simson, Philister über dir. Ende von Der Aufrührer.